Drittens, Codex A, Alexandrinus im Britischen Museum. Er stammt angeblich aus dem Anfang des 5. Jahrhunderts und enthält die beiden Testamente fast vollständig. Diese Handschrift bot im Jahre 1621 der Patriarch von Alexandria, Cyril Luca, dem britischen Gesandten Thomas Rowe als Geschenk für Jakob I. an. Der Kodex weist in seinem heutigen Bestande Lücken auf. So fehlt fast das ganze Matthäusevangelium. 5 Schreiber sind tätig gewesen und natürlich haben auch mehrere Korrektoren Beschäftigung gefunden. Denn wir müssen auch diesmal hören, Fehler, Wiederholungen und Auslassungen hat sich der Schreiber in großer Anzahl zu Schulden kommen lassen. Er muss seine Arbeit sehr gedankenlos gemacht haben und außerdem ziemlich ungebildet gewesen sein. Da A nicht nur die Sektionen des Eusebius enthält, sondern auch Traktate von Eusebius und Athanasius, der angeblich 373 gestorben sein soll, so ist eine Zeitansetzung vor dem Ende des 4. Jahrhunderts nicht mehr möglich. Dementsprechend haben die Paläographen das Empfinden, die Schrift stelle einen späteren Typus dar als die des Vatikanus in Sinaiticus. Sie ist schwerer und fester und zeigt weniger Einfluss der Papyrusschrift. Wie gesagt, paläographische Bestimmungen sind weitgehend Empfindungssache. Und was meinen die Fachleute bezüglich des Ortes der Entstehung von A? Es besteht Einmütigkeit, dass alle Indizien auf Ägypten hinweisen. Viertens, Codex C, Ephraemi in Paris. Diese Majuskel stammt angeblich aus dem 5. Jahrhundert, ist in Unziale geschrieben und umfasste einst ebenfalls das Alte Testament und das Neue Testament, hat heute aber große Lücken. Codex C ist ein Palimpsest, das heißt eine Handschrift, deren Pergament zweimal übereinander beschrieben wurde. Hier ist im 12. Jahrhundert die ursprüngliche, den biblischen Text enthaltene Schrift abgewaschen, verwaschen und an ihre Stelle sind Werke von Ephraim Syrus geschrieben worden. Es kostet nun große Mühe, die verwaschene untere Schrift zu entziffern, was nicht überall gelingt, so dass Codex C nicht die große Bedeutung von S und B besitzt. Für die Entstehungszeit ist wiederum nicht so sehr der Schriftcharakter maßgebend wie die Tatsache, dass man die Sektionen des Eusebius am Rande verzeichnet findet. Da die Schrift aus schweren Unzialen besteht und der des Codex Alexandrinus nicht unähnlich ist, so folgern die Paläographen, C gehört derselben Zeit an wie A und als Ort der Entstehung kann auch für C Ägypten angenommen werden. Die Handschrift gehörte im 16. Jahrhundert der Familie Medici. Fünftens, Codex D, Bezae in Cambridge, daher auch als Codex Cantabrigiensis bezeichnet. Er soll angeblich aus dem 5. Jahrhundert stammen. Die Handschrift umfasst heute, allerdings mit Lücken, nur die Evangelien und die Apostelgeschichte sowie ein Bruchstück der katholischen Briefe auf Griechisch und Lateinisch. Mit D gehörte wohl ursprünglich eine andere Handschrift der Claramontanus, D2, zusammen, der die im Cantabrigiensis fehlenden Paulusbriefe ebenfalls griechisch-lateinisch enthält. 9 Schreiber sollen am Codex D gearbeitet haben und fast ebenso viele Korrektoren sind dann um Verbesserungen bemüht gewesen. Auf den ersten Blick sieht man, wie nachlässig unser Codex geschrieben ist. Ein Schreiber beispielsweise schrieb oft zuerst Falsches, dann aber doch das Richtige, ohne das Falsche zu tilgen, wobei dann gedanklich etwas Sinnloses herauskommt. Bemerkenswert sind ganz willkürliche Änderungen des Ausdrucks, für die sich gar kein Motiv angeben lässt. D ist in der Tat der wunderlichste der 5 Pergamentkreise, wir werden uns später über seinen Text aber noch mehr verwundern müssen. Die Schrift zu datieren ist sehr schwierig, da sie von der, die wir gewöhnlich auf den Pergamentunzialen finden, verschieden ist. Jedenfalls wurde der Kodex im Westen geschrieben, über den Ort ist man sich nicht einig, es wird Ägypten, Nordafrika, Sizilien vorgeschlagen. Weitere griechische Handschriften anzuführen erübrigt sich, denn die späteren Majuskeln und noch späteren Minuskeln haben nur im Kollektiv Bedeutung für das Problem, das uns im nächsten Kapitel beschäftigen wird. Auch von den Übersetzungen braucht nur in Kürze gehandelt zu werden. Altlateinische Übersetzungen liegen angeblich von 150 an vor, und zwar in vielfältig voneinander abweichenden Textformen. Man unterscheidet eine Form, die wahrscheinlich in Afrika entstanden ist, von einer möglicherweise in Südgallien entstandenen Vorlage. Von dieser afrikanischen Form kann gesagt werden, dass sie mit dem Text von D zwar nicht völlig übereinstimmt, aber sehr eng verwandt ist. Von diesen Altlateinern, Vetus Latina, sind, wenn man die kleinsten Bruchstücke mitzählt, noch 44 Handschriften vorhanden. 26 enthalten Evangelientexte, je 9 Apostelgeschichte und Paulinen, 5 Reste der katholischen Briefe, 3 Apokalypttexte. Es ist also keine Handschrift erhalten, die das ganze Neue Testament umfasst. Die ältesten Stücke stammen angeblich aus dem 4. Jahrhundert, die jüngsten noch aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Inzwischen war, nach der Überlieferung angeblich im Jahre 382 von Papst Damasus veranlasst, eine offizielle lateinische Neuübersetzung durch Hieronymus angefertigt worden. Dies ist die unter dem Namen Vulgata bekannte und später in der römischen Kirche zur Alleinherrschaft gelangte Textform. Bemerkenswert ist, dass aus den ersten 2 Jahrhunderten nach ihrer Entstehung keine Vulgata-Handschrift erhalten ist. Auch aus dem 6. bis 9. Jahrhundert zählt man nur 16 wichtige Stücke. Wichtig sind außerdem 2 altsyrische Evangelienhandschriften. Die erste, nach ihrem Entdecker Kuretonsche Syrer genannt, wurde 1842 in einem Kloster in der Nitrischen Wüste aufgestöbert und stammt angeblich aus dem 5. Jahrhundert. Den zweiten Kodex fanden Lewis und Gibson, 2 englische Damen, 1892 im Katharinenkloster am Sinai. Er heißt deshalb der Sinai-Syrer. Hier entdeckte auch Tischendorf einige Jahrzehnte früher den Sinaiticus. Beide Syrer sind textlich eng miteinander verwandt, wenn es auch erhebliche Abweichungen gibt. Eine kleine, aber hochinteressante Variante im Text bei Matthäus 1,16 verleiht dieser Übersetzung eine besondere Bedeutung. Während der Wortlaut an dieser Matthäusstelle sonst allgemein lautet: Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher ist geboren Jesus, der da heißt Christus. Lesen wir hier: Josef zeugte Jesus, der da heißt Christus. Ganz offenherzig und mit aller Deutlichkeit wird das Dogma von der Jungfrauengeburt abgelehnt und der einmenschliche Ursprung Jesu betont. Wann konnte es erwünscht sein, solch uraltes biblisches Zeugnis für die natürliche Erzeugung des angeblichen Stifters der christlichen Religion in die Hand zu bekommen? Die Altsyrer wurden zufällig gerade zur richtigen Stunde entdeckt. Damals nämlich, als vor 100 Jahren ein starkes Bedürfnis nach einer textlichen Bestätigung des liberalen Jesusbildes bestand. Während die altsyrischen Übersetzungen etwa gleichzeitig mit den altlateinischen entstanden sein sollen, trat dann später als die Vulgata auch eine neusyrische Übersetzung hervor, die Peschita. Von den erhaltenen Handschriften bringen zwar mehrere die Evangelien, aber keine enthält das ganze Neue Testament. Die vorhergehende Aufzählung sowie Beschreibung der wichtigsten alten griechischen und sonstigen Handschriften des Neuen Testaments soll einmal über den derzeitigen Erhaltungszustand informieren. Wir haben uns damit aber auch das notwendige Kodexmaterial beschafft, um daraus für unsere Kritik ein neues Allgemeinproblem zu gewinnen. Im folgenden Kapitel bietet sich die Gelegenheit, wieder einmal dem Zufall bei Ausführung eines Handschriften-Geniestreiches zusehen zu können.